Lewandowski. Sie gingen zusammen ins Restaurant. Beim Essen ist sie plötzlich weggerannt. Und dann mit seinem Auto durchgebrannt. Er war stocksauer und der schrie: Leck mich doch am Arsch, du blöde Kuh. Er war stocksauer und der schrie: Sauer und der schrie: Leck mich doch am Arsch, ihr Blöde.